Is it coming from the DJ mixer? Humbug. Wait, just let me check it's actually working. Good morning. This is Radio 226, La Radio de la Culture Visuelle. It's Tuesday. Good morning. It's a hot day here in Berlin. Warm, sunny, steamy. Yesterday was a long day for Radio 226. That's why we're late starting. But nevertheless, this morning we will bring you more warm-up exercises for the socially invigorated. We have a piece by Uta and Paul Paulon. There you go. Uta Waldhausen, actually. But first we're going to play you a record, some music, to begin the Tuesday just as soon as Sarah makes that record go round using electricity. It's going round. It's Kate Bush. Turn the fader up and it will come out of the radio. It's not for you, it's for the people at home. There's a buzz. Okay. Bye. Thank you, lovely Kate Bush. You don't have to be sad. Thank you. Formazo Radio 226. So, jetzt sind wir hier mitten im Morning Survival Training Slot drin und spielen eine Sendung von Paul Paulun und Ute Waldhausen. Du fühlst dich gut, hörst Musik, die auch gut ist, entspannst dich damit noch viel tiefer und bewegst dich von alleine. Ist das schon die Erleuchtung oder sind wir noch auf dem Weg? Radio Relasch atmet auf. Zehenspitzen über Nervenbahnen, durch Muskeln, in die Ohren rein und aus. Radio Relasch von Paul Paulun und Ute Waldhausen. Na gut, man muss schon sein inneres Auge irgendwo hinwandern lassen, aber das kann man, glaube ich, auch mit offenen Augen. Weil das innere Auge soll zum Beispiel zuerst in deinen rechten Fuß wandern. Dort ziehst du die Zehen ganz stark zusammen, jetzt. Und lass sie nun wieder los. Du fühlst wahrscheinlich die Wärme, die entsteht durch die Muskelentspannung. Und nun führe deine Aufmerksamkeit in deinen linken Fuß. Und zieh auch jetzt die Zehen wieder zusammen. Noch mehr, noch ein bisschen mehr. Und lass jetzt wieder los. Ist das schon die Erleuchtung? Oder ist das noch der Weg? The forward step must be made in silence. We detach ourselves from word forms. This can be accomplished by substituting for words, letters, concepts, verbal concepts, or other modes of expression, for example, color. We can translate word and letter into color. Rot. Grün, orange, blau, gelb, pink, braun, gelb, magenta, rot. Türkis. Schwarz. Weiß. Rot. Rot. Beige. Hindernisse, Wahnvorstellungen, Erleuchtung. Radio Relâche. Die tiefe Hypnose ist die Folge der vollständigen Ausschaltung des Bewusstseins. Die Versuchsperson fällt in jenen anarchistischen Zustand zurück, wo das unbewusste Leben allein regiert, ungestört durch die Gedankentätigkeit. Leerer Geist, oben, unten, vollständiger Gedächtnisausfall. You can be anyone this time around. You can be anything. This time around, you can be anything. This time around, this time around, you can do anything. This time around, you can be anyone. This time around, you're the first generation in human history to know how to control your own nervous system, change your own reality. Blow your own mind. Make up your own mind. You can be anything this time around. You can be God this time around. You've got to be God this time around. You can be anything this time around. You can be anyone this time around. You can be Krishna. You remember him. Body paint, barefoot, flute, standing down by the riverside, flirting with the cowmaids. Why not be Krishna, God of love this time around? Hare Krishna, Hare Krishna. You can be Shiva this time around, sitting on your tiger skin, naked, waiting for your Shakti this time around. You can be Shiva, Om Shivaya, this time around. Raum, Zeit, Moment. Radio Relâche. Denn wenn Shiva eine Stunde meditiert, vergeht für unser einen ein glattes Jahr. Das heißt, wenn Shiva 3000 Jahre im Himalaya meditiert, sind das für uns schlappe 125 Tage. Zeitumstellung. In der kommenden Nacht wird die Zeit umgestellt, von Sommerzeit auf Winterzeit. Da können wir ja ein bisschen länger aufbleiben und morgen gut ausschlafen, meinte ein Gast im Wirtshaus. Wenn ich heute schon an morgen denke und mir vorstelle, morgen aufzuwachen, noch bevor die Sommerzeit beginnt, dann kann ich früher ans spätere Aufstehen denken als umgekehrt, murrte ein Gast. Ja, aber wenn du später, noch bevor du denkst, dass die Zeitumstellung nicht beginnt, während du das letzte Mal auf deine Uhr schaust, an den früher beginnenden Tag denkst, dann ist der früher später und du schläfst kürzer als nach der Umstellung zur späteren Zeit und nicht umgekehrt. Früher ist also später. Wenn du sagst, dass früher später ist und du dir vorstellst, dass die Umstellung der Zeit gerade geschieht, während sie vielleicht erst später als vorgestellt geschieht, dann heißt es doch, später ist früher und nicht umgekehrt, protestierte er. Großnachbar, die Bierleser klirrten und eine seltsame, nicht durch Bierkonsum verursachte Müdigkeit für die Gäste. Atemkontrolle einmal bitte. Kugeln, Rechtecke, Pyramiden, Prismen und Spiralen tauchen auf und verschwinden in regelmäßigen Abständen. Eine Spirale taucht auf, zwei Spiralen tauchen auf, drei Spiralen tauchen auf. Eine Spirale verschwindet, zwei Spiralen verschwinden, vier Spiralen verschwinden. So, und nun wollen Sie so freundlich sein, schauen Sie mal bitte hier fest auf diesen Blei. Nichts denken, nichts wollen, nichts wünschen. Nichts kann stören. Alles ist gänzlich gleichgültig, vollständig gleichgültig. Eine tiefe Ruhe und Müdigkeit zieht durch den ganzen Körper, so als wenn Sie einschlafen wollten. Nichts kann stören. Arme und Beine werden schon schwer. Auch die Augen werden schwer und müde und wollen zufallen. Nicht aufreißen, immer fallen lassen, ganz ruhig fallen lassen. Die Augen fallen ganz von selbst zu. Immer nachgeben, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen und einschlafen. Nichts kann stören. Immer ruhiger und ruhiger. Immer besser und besser. Kopf ist ganz frei und ganz leicht. Auch das Herz ist ganz frei und ganz leicht. Das Blut geht immer mehr in die untere Körperhälfte. Und sie liegen still und ruhig und träumen nur noch. Die Gedanken hören vollständig auf. Die kommen gar nicht mehr an. Sie hören sich nicht mehr. Sie träumen nur noch etwas Angenehmes, Schönes. Sie schlafen tiefer und tiefer. Arme und Beine liegen ganz schwer auf, besonders hier der rechte Arm bleibt ganz schwer liegen. So schwer, dass ich ihn kaum aufheben kann. Er bleibt ganz schwer liegen, immer schwerer, immer ruhiger. Ich muss mal schnell aufs Klo gehen. Schnell mal eben? Kurz? Ich bin sofort wieder da. Der Wikipedia steht, dass es das Shaolin-Kung-Fu eigentlich nur gibt, damit die Mönche das lange Meditieren aushalten können. Ich glaube, es geht ja auch darum, dass man bei Entspannung, es soll ja eigentlich eine Selbstheilung sein. Und wenn man dann auf den Weg gesetzt wird, wo man eh schon nicht so gut gerade drauf gehen kann, wo man sich schon verlaufen hat, sagen wir es mal so, dann ist das halt blöd. Also dann laufe ich da weiter im Kreis und kriege irgendwann Drehwurm und fall um. Aber das Umfallen ist doch sympathisch, oder? Ich weiß nicht, ob das die Frage ist. Roger Federer, Tennisspieler? Vor ein paar Jahren auf jeden Fall noch mit so einem inneren Leuchten und unschlagbar. Der hat in einem Jahr nur 2 Spiele verloren und rate mal, was beide Gegner gemeinsam hatten. Beide Gegner sind an ihrem Geburtstag gegen Roger Federer angetreten. Out! Radio Relâche. Der umgekehrte Teufelskreis. Unterwegs in der ersten möglichen Richtung versucht die Kunst, die Materie auszulöschen und als eine hypnotische, monotone, ewig wiederkehrende Wiederholung eigentlich zu werden. Das erzeugt einen tranceartigen Stillstand und ein starkes psychisches Kitzeln, das wir manchmal für ästhetisches Vergnügen halten. Bisweilen fühlt es sich sogar wirklich an. Aber das gilt auch fürs Masturbieren. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Arzt oder eine Ärztin. Und nun stellen Sie sich bitte vor, Sie stehen auf einer kleinen Frau und lassen sie wegfließen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Bauchregion. Spüren Sie, wie sich Ihr Bauch beim Einführen wölbt, sich nach oben ausdehnt und wieder zusammenzieht. Vielleicht auch mit einem kleinen Seufzer. Erregende Gedanken oder Gefühle sind etwas Natürliches. Die Muskeln entspannen sich dann, das hormonale Gleichgewicht wird wiederhergestellt. Wir spüren Ruhe in uns. Vielleicht spüren Sie auch etwas wie das Blut in Ihrer eigenen Brust. Schraube ohne Mutter, abgebrochener Bleistift ohne Anspitzer, Kind ohne Mutter, Hand ohne Arm, Haus ohne Menschen, Bäume ohne Wasser, Mund ohne Kopf. Paradiesische Zustände. Also du fühlst dich gut, du hörst Musik, die auch gut ist. Dadurch entspannst du noch viel tiefer. Und dann bewegst du dich von alleine. Tanzt den Kung Fu. Wenn Sie zu Hause Besuch erwarten, etwa von Freunden oder Bekannten, dann strecken Sie dem ersten Gast, der Ihre Wohnung betritt, Ihre Hand zum Gruße hin. In dem Moment, in dem Ihr Bekannter Ihre Hand ergreifen will, nehmen Sie seine Hand und führen Sie schnell mit Unterstützung Ihrer anderen Hand, die den Ellbogen des Bekannten hält, nach oben bis etwa auf Augenhöhe. Richten Sie Ihren Blick sofort zur nach oben geführten Hand Ihres Bekannten und suggerieren Sie, dass diese Hand wie ganz von alleine in der Luft stehen bleibt. Lassen Sie die Hand und den Ellbogen Ihres Bekannten nun los. Der Arm wird für einige Sekunden steif in der Luft stehen bleiben. Vermutlich wird Ihr Bekannter einen leicht verwirrten Eindruck machen. Sie können ihm dann erklären, dass Sie eine spontane Trance erzeugt haben und genau das haben Sie. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Selbsthypnose und Meditation? Das eine kommt aus Indien, das andere aus Amerika. Sauerstoff. Fantasy can be a dangerous area to delve into, an unreal place to escape into. Fantasy is also the place where everything starts from. the place where a personality can grow. Do not be afraid of your fantasies. Dive into them. Swim far out and see what other strange fish are swimming with you. Bring what you can back. Entweder ich gehe ins Schwimmbad oder ich gehe in die Disco. Also, links ist das Meer, rechts ist der Strand, rechts ist ein Bär, links ein Passant, links ist ein Bier, rechts ist ein Tresen, rechts ein Klavier, links Irokesen. Und wir beide in der Mitte, wir laufen beide in der Mitte. Und wir beide in der Mitte, wir laufen beide in der Mitte. Exterminiere jeden rationalen Gedanken. Radio Relâche. Trance ist nicht nur ein bestimmter und genau definierter Zustand, sondern das ganze Bündel von Zuständen, die weder Wachsein noch Schlaf sind. Trance ist ein Weg zurück und ein Weg nach vorn. Spagat. Zeitspagat, Shaolin, Zeitspagat, Orgon. Da ist irgendwas faul dran. Und es wird Zeit, Musik zu hören. Eine halbe Ewigkeit. Einfach so. Wie im Märchen. 100 Jahre Schlaf. Summ, summ, summ. Abends, wenn die Sonne nicht mehr scheint, wird die kleine Biene ganz müde. Sie fliegt nach Hause in ihrem Bienenkorb, putzt sich den linken Flügel, putzt sich den rechten Flügel und kuschelt sich dann in ihr warmes Bett. Durch ein Fenster im Bienenkorb scheint der Mond herein. Alle Bienen gehen jetzt nach und nach ins Bett. Das Summen im Korb wird immer leiser, leiser und leiser. Ich höre es glücklich, das lütet so nett. Der Tag ist vergangen, jetzt gar nie ins Bett. Im Bett tue nie Bette und schlafe denn nie. Der lieb Gott im Himmel wird wohl bimersi. Übrigens, zu einer gesunden Entspannung gehört auch eine ordentliche Rücknahme. Juppido, juppido, juppido. Juppido, juppido, juppido. Es gibt viele Autos, krank und tot. Ich buch für sie, das tut mir so gut. Die Frau, die trägt Ohrringe, der Herr Busfahrer auch. Schwere Gestalter, das Leben ging weiter. Juppidu, juppidu, juppidu, juppidu, juppidu, juppidu. Große Wohnung, nie zu Hause. Kleine Wohnung, tiefe Blicke. Juppidu, juppidu, juppidu, juppidu, juppidu, juppidu. Fati, liebe Mutti, Nudeln sind für Tutti. Juppidu, juppidu, juppidu, juppidu, juppidu, juppidu. Für Max und Helmut Kohl, dem Fixer. Einmal den Doppelknocker Harris mit Salamander. Ah! Ah! Juppidu. Imperialismus, Mus, Mus. Loch in der Bahn, Bahn, wo sonst? Clips oder Karriers? Juppidu. Der Schließmuskel nicht mehr funktioniert, Renatal, meinetwegen. Krebs oder Karies, Krebs oder Juppidu, juppidu, juppidu. Du, du. Da die Heilung auch in diesem tiefsten, irrationalen Unbewussten geschehen muss, ist die Überraschung so mancher Patienten sehr groß, weil sie sich das heilende Geschehen nicht erklären können. Es geschieht eben irrational, 93, und ist daher gedanklich nicht erfassbar. Radio Relasch. How did you come to this idea to start on this radio? When great words leave a mouth, you should make sure the waves continue at least till the echo comes back. What is Zen bullshit? We just wanted to do something political and show that political things don't have to necessarily look horrible, feel bad, and be grumpy and without fun. Mkavaș, Radio 226 este un radio care emite în zona Berceni, drumul Taberei, Ghencea, Balta, Albă, Ferentari, pentru voi să vă trăiască familia. Homies, Radio 226 is a radio that will go live on air in Berceni, drumul Taberei, Ghencea, Balta, Albă, Ferentari. Live long and prosper. Danke, Radio Relaș. by Paul Paulun and Ute Waldhausen. And now a little piece of music from Leah Stephens. All the streets are crammed with things eager to be told. I know what hurts the soul. I've meant to help myself. You ask me the time, but I sense something I want. And I would like to give you what I think you ask. You handsome devil, you handsome devil, you handsome devil. Let me get my hands on you. Let me get my hands on you. And let me get your head on your head. Uncongealed, uncongealed, I say, I say. I say, I say, I crack the whip, I crack the whip, when you scare, but you deserve it, you deserve it, deserve it, deserve it, deserve it, Jo, das war Leah Stephens mit Handsome Devil. Danke, Leah. Auch Leah studiert hier an der UdK. Ich wollte ihr eigentlich auch nochmal danken, dass sie gestern in unserer Prüfung studentische Vertreterin war. Unser Backup für alle Fälle, man kann ja nie wissen. Im Hardcore-Interview mit Olafur Eliasson. Ja, manchmal findet man auf YouTube wunderbare Sachen. Diesen Link hier habe ich allerdings nicht selbst gefunden, sondern den hat mir eine sehr aufmerksame Freundin geschenkt. Es handelt sich um einen Rap. Und wenn ihr mehr Spaß haben wollt als die anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, dann gebt ihr jetzt bei YouTube zwei Wörter ein, nämlich Milli und Eliasson. Und los geht's, ihr könnt mitrappen. Take your time. A million here, I'm a new money millionaire. Shoes bigger than the rocks next pair. Hello, my name is Olafur and you are my canvas. Colorize your city like when Dorothy came from Kansas. 6'2", but I stand with the giants. I can recreate any force of nature or science. Other artists give their best try like they in rehearsal. I'm a remote control from Best Buy, my shit is universal. Change the channel, but the volume's the same. Loud as fuck till you remember my name. She's greater, I'm your art itch satyr. But I ain't heard one thank you for the lotion on your gator. Nothing? No flowers? No card? No thanks, I should cloverfield your shit with both of Denmark's tanks. You ungrateful, disgraceful, subway rats. I hope you splinter your hands with your asterisk bats. Don't make me Netflix the summer of Sam. I'm outside the bank, do you know who I am? Motherfucker, I'm unreal. Drip, drip, sploosh, I don't creep in with a leak. It's a man who got you wet when you was drier than a chic. Duncan, you go nuts for my big spring awakenings. I'm not playing God. Cause playing is for earthlings. Olafur, what is in your brain? Three tigers, two bears, and a shark on cocaine. I'll ice it under zero, steam it at 100. My water stays Celsius like my projects stay funded. The sun did. But I'm sure you heard already that I made that heat sexy like your girl in a teddy. Mirrors on the ceiling. Daily orgy going down. Bedrooms that Tate model. A million on the ground. In London, the bitches call me nuclear fusion. Cause I built the motherfucker while raw without snoozing. And I saw that it was good. They said that it was great. And I rested with nine models and made sure that they ate. The city's messing with your head. Got you pushed to the brink. Olafur's got your meds. And I'm cheaper than your shrink. So fuck the Prozac. Just let the water flow, Zach. Have you Bayside Tigers yelling, oh, Zach? Don't go chasing waterfalls, you might crash. into me, yeah. Just like Lisa Left Eye Lopez, girl, R.I.P. I don't wear no paper bags and my name is O.E. Get your pissy off this floor. You better hand me those keys and hop on the queue. Go back to Prospect Park West. On the Manhattan Bridge, you can drink up the rest. You made some fucking water lilies? Water lilies? And you done? Fuck that, bring the beat back, I've only just begun. Olafur Eliasson, Olafur Eliasson. You nut fuck semen, I'm the goddamn Leviathan. My art may be postmodern, but my vibe is colloquial. My sex is Rococo and my love is baroquial. You all air breezes can't get with my Phelps lungs. I'm the elephant's anus, you just a pile of dung. Mad women text me like I was heavyweight paper. Mad men wanna be me like I'm Don fucking Draper. What is this caper doing in my paella? I don't do small green, money's big like Black Bayer. Olafur Eliasson controls the weather. Olafur, he lying, son. Go blow like white feather. Forrest Gump, you chump. Go hump a camel, make three. Your city needed a god, so you outsourced me. Red Rover, send Denmark's finest over. Get my nuts from a pussy, get my beans from a clover. Olafur, the supreme. Olafur, the immortal. Not OBGYN, I was born through a portal. Not familiar with my home? Let me give you a tour. Knock, knock, Nobel, oh. There's Niels Bohr. Copenhagen is my craft. Denmark is my blood. We are Lutheran Vikings with lots of Lego stock. Blonde head, blue-eyed strippers give me boners. I go to the club and make it rain with my kroners. Hans Christian Andersen. Ah, that makes my brain hurt. Well, I stop it here if you want to know how it ends. Find it. I really enjoy it. I have to form a sentence with must. And keep it even mid word doing this stuff. Just need to. And in the past, in the future, in the present, and the neutral ones for introduction, and I gave her that love sentences, and actually, I did the whole thing. Because I feel like you know, if she would be able to explain what she did actually. Just anything. Where is it now? Your movie? Are you still there? Are you still there? Does anybody out there understand record players? Are record players going backwards and forwards when you press start? What does that mean? Why would a record player do that? Function is to go forward. It's on auto scratch. That was a piece of music by Greg McLaren and Sarah Lane, which occurred during Skype. One day. Coming up, we have an hour of early morning hip hop for all you hip hop fans out there from Diva XS, who's live in the studio with us right now. this particular moment. Good morning, good morning. Do you think people want to listen to hip-hop in the morning? I think so. She thinks so. I think so too. I definitely do. Especially with auto-scratch built in. These record players, they're the most expensive that you can find. And hip-hop. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price, you know what that'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll.